Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 605 an Goethe, Jena, den 14. Juni 1799. Sie sind, wie ich höre, vor einigen Tagen in Roßlau gewesen, aber wieder nach Weimar zurück, welches Sie bei dem gestrigen schlechten Wetter nicht bereut haben werden. Melichens haben es noch eben recht getroffen und einen sehr angenehmen Tag in Jena mitgenossen. Er brachte einen Fremden aus dem Waliserland mit, der mit deutschen gelehrten Sachen nicht unbekannt schien und über die neuere Philosophie sogar, soweit sich darüber in französischer Sprache reden ließ, nicht unvernünftig sprach. Es mag indessen irgendeine geheime Bewandtnis mit ihm haben. Ich hörte dieser Tage, dass Fichte dem Rudolstädter Fürsten das Ansinnen getan, ihm in Rudolstadt in einem herrschaftlichen Hause Wohnung zu geben, dass es ihm aber höflich refüsiert worden. Es ist doch unbegreiflich, wie bei diesem Freunde eine Unklugheit auf die andere folgt und wie inkorribel er in seinen Schiefheiten ist. Dem Fürsten von Rudolstadt, der sich den Teufel um ihn bekümmert, zuzumuten, dass er ihm durch Einräumung eines Quartiers öffentliche Protektion geben und umsonst und um nichts sich bei allen andersdenkenden Höfen kompromittieren soll. Und was für eine armselige Erleichterung verschaffte ihm wohl ein freies Logis dort, wo er durchaus nicht an seinem Orte wäre. Ich wünsche, dass Sie fleißiger sein möchten, als ich in diesen Tagen sein konnte. Mittwochs war mehlig und Donnerstag die Kalb bei uns, und so ist in diesen zwei Tagen wenig geschehen. Ich sitze noch immer bei meinen drei ersten Expositionsszenen und suche einen festen Grund für das Künftige zu legen. Es scheint wirklich, dass ich in England mit meinen Stücken etwas werde machen können. Ich habe binnen 8 Tagen 2 Anträge aus London erhalten, Stücke in Manuskript hinzuschicken, zwar nur von Buchhändlern und von Übersetzern und noch mit keinen bestimmten Geldversprechungen begleitet, aber die Nachfrage ist so stark, dass ich Aussichten darauf gründen kann. Haben Sie doch die Güte, mir den Aeschylus zu senden. Mich verlangt wieder sehr nach einer griechisch-tragischen Unterhaltung. Leben Sie recht wohl und sehen Sie, dass Sie bald auf einen Tag herkommen. Die Frau grüßt bestens. SCH